Mikrofoncheck noch vor der Show. Adrenalin, we are ready to go. Der Ton ist hart, dafür sind wir bekannt. Lolita Nace wird zum König ernannt. Der Vorhang fällt, es ist soweit. Steht ihr vor uns, hebt die Hände in die Luft. Ihr seid der Grund, der Anstoß und die Lust. Seid das Ventil, das wir zum Leben brauchen. Als Droge könnt ihr unsere fetten Mitglieds rauchen. Dreht auf, seid laut, könnt euch hier bei uns oft tanken. Füllt Dreck in den Charts, bei anderen Gedanken. Ein Tritt aufs Gas.